and not of the flesh, and not to be of the lying spirit. Dass wir nicht vom Fleiß sind, dass wir nicht den Lügengeist in uns tragen, sondern dass wir von der Wahrheit stammen. The Lord wants our focus to be on His Spirit. Der Herr will, dass unser Fokus auf seinem Geist liegt. You see, to be of Christ's Spirit. Dass wir diesem Geist von Jesus Christus gehören. The Bible family is not a natural family. Die biblische Familie ist keine natürliche Familie. You know, the Bible family. Die biblische Familie. Once it comes to the Bible. Wenn es um die Bibel geht. It is not natural. Es ist nicht natürlich. And people don't understand it. Even the so-called God children, they don't understand that the Bible is not natural. Sie verstehen nicht, dass die Bibel nicht natürlich ist, selbst Kinder Gottes. Even religious today, religious, the whole churches today, they always see, they see the Bible as just a normal. Religion und Kirchen, sie glauben, dass die Bibel ein normales Buch ist. Once it comes to the Bible, aber wenn es um die Bibel geht, it is not natural. Es ist nicht natürlich. It is spirit. Es ist Geist. And that is why Jesus introduced the Holy Spirit before he left. Deswegen hat uns der Heilige Geist hat uns Jesus den Heiligen Geist vorgestellt, bevor er gegangen ist. Because he knows that without the Holy Spirit we can never know what is here in the Bible. Denn er weiß, dass ohne den Heiligen Geist können wir nicht wissen, was hier drin steht in Gottes Wort, in der Bibel. Without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. The Bible is just like a novel. Ist die Bibel wie ein Roman. Without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. The word of God is no sharper than two-edged sword. Ist Gottes Wort nicht schärfer als ein zweischneidiges Schwert? Without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. The word of God is just the tradition will overpower the word of God. Die Tradition, das Wort Gottes übertrumpfen. He wants us to be of his spirit. Er will, dass wir von seinem Geist sind. And not of the flesh. Und nicht vom Fleisch. The Bible family is not a natural family. Die biblische Familie ist keine normale Familie. The Bible family is Christ's family. Die biblische Familie ist die Familie von Jesus Christus. The Bible family is the spirit of Christ's family. Die geistliche Familie in Christus. Where the blood unites us to be one. Da verbindet uns das Blut von Jesus Christus. You see, the God's blood. Gottes Blut verbindet uns. It's thicker than the natural blood. Denn das ist dicker als das natürliche Blut. And any spirit outside Christ is Satan. Und jeder Geist außerhalb von Jesus Christus ist der Teufel. You know, anytime I talk about the spirit, wenn ich über den Geist spreche, please know that there is a difference between the spirit of Christ and the spirit of Satan. Wisst ihr, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Geist des Teufels und dem Geist von Jesus Christus? I heard that a lot talked about the spiritual world. Denn viele Leute sprechen momentan über eine geistliche Welt. Anything outside Christ is Satan. Aber alles, was außerhalb von Christus ist, ist teuflisch. If it is not Christ, it is Satan. Wenn es nicht Christus ist, dann ist es der Teufel. But what we preach here, we preach Christ. Was wir hier predigen, ist Jesus Christus. It is all about Christ's spirit. Es geht um den Geist von Jesus Christus. And not the black spirit, that is the black people. Schwarze Geist, or the black nation. There are a lot of things they call it. The different ways they see the spirit. Dann was mit Vorfahren oder sonst. Their forefather. You see, all those, they are all evil. They are all satanic, demonic. Natur, sonstiges. They are satanic. Teuflisch und satanisch. You see, you are the spirit of your forefather. They are satanic. Die Geister. Invoking them or doing whatever Vorfahren. With them. But only the spirit of Christ is alive. Praise the Lord. Halleluja, zu beschwören ist teuflisch. Nur der Geist des Herrn, das ist der wahrhaftige, lebendige Geist. You see, they praise the spirit of their forefathers. Sie beten den Geist ihrer Vorväter an. The spirit of angels. Der Geist der Engel. You see, you know angels, they are spirit. Geist, Engel sind Geister. And they are not to be worshipped. Man soll sie nicht anbeten. It is not all spirit that are of Christ. Nicht alle Geister sind von Christus. Let us go to 1 John and quickly see that. 1. Johannes. 1 John chapter 4. 1. Johannes 4. 1 John 4 verse 1. 1. Johannes 4, 1. He said, Beloved, Believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. You see that? Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Praise the Lord. Halleluja. He said, don't believe every spirit. Glaube nicht jedem Geist. You know, people can come out and talk about spiritual world. Leute können rauskommen und anfangen, über geistliche Welten zu sprechen. Once it's not Christ, wenn es nicht Christus ist, ist es der Teufel. It is demonic, it is teuflisch. Es ist teuflisch. Praise the Lord. Halleluja. Believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Don't accept the spirit until it is of Christ. Akzeptiere keinen Geist, erst wenn er von Christus ist. Don't believe the spirit until it is of Christ. Don't trust the spirit, you see. Vertraue dem Geist nicht. It's not, you know, they can start with Jesus and end up with Jesus. It doesn't mean it is Christ. Jemand kann mit Jesus anfangen und den Satz mit Jesus beenden, aber das heißt nicht, dass es trotzdem Jesus Christus ist. You know, they can mention the spirit and start with Jesus and they want to connect. You know, it's Jesus alone and not Jesus plus their forefathers. Es ist Jesus Christus alleine und nicht Jesus und deine Vorfahren. You understand? It's not Jesus plus the angels. Nicht Jesus und die Engel. It's not Jesus plus whatever they are believing. Nicht Jesus und das, was sie glauben, sondern Christus alleine. And he said, because many false prophets have gone out into the world. There are so many. So viele falsche Propheten, die in die Welt ausgegangen sind. Praise the Lord. Halleluja. If you do not understand number two, it will confuse you. Look at it, verse 2. He said, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Who understand that? That Jesus Christ has come in this flesh. That Jesus Christ is God. Jesus Christus Gott ist. You know, a lot believe that Jesus Christ is God. Viele glauben, dass Jesus Christus Gott ist. But they are not of God. Aber sie sind nicht von Gott. Those in laws, they believe Jesus Christ is God. Die Menschen, die im Gesetz leben, sie glauben, dass Jesus Gott ist. But they believe in what they do. Aber sie glauben an das, was sie that tun. That if they do good, punish them. Tun, or if they do bad, punish them. If they do good, he bless them. Wird er sie segnen, wenn sie Schlechtes tun, wird er sie bestrafen. They believe that Jesus Christ is God. Sie glauben, dass Jesus Gott ist. If you really believe that Jesus is God, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus Gott ist, you will submit to Jesus. Wirst du dich Jesus hingeben. You will submit to Christ. Du wirst dich Christus hingeben. You will see Christ and not yourself. Du wirst Jesus sehen und nicht dich selbst. You see, you will see Christ and not what you do. Du wirst Christus sehen und nicht das, was du tust. You know, if you believe that if you do bad, he will punish you, you are seeing yourself and not him. Du glaubst, wenn du Schlechtes tust und er dich deswegen bestraft, dann siehst du dich selbst und nicht ihn. Oh, do you understand what I'm the message? You see, if you believe that if you do good, he blesses you. Wenn du glaubst, dass wenn du Gutes tust, dass er dich segnet. You are seeing yourself and not Christ. Siehst du dich selbst und nicht Jesus Christus. You see what you do and not what he did for you. Du siehst das, was du für ihn tust und nicht das, was er für dich getan hat. And if you really believe, said every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. If you really believe it, from your heart. Wenn du wirklich aus deinem Herzen not just glaubst, confessing, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Nicht nur es sagen, sondern glauben. Your focus will be Christ and not yourself. Dann wird auch dein Fokus auf Christus liegen und nicht auf dir selbst. You know, you can say something with my mouth. Ich kann etwas mit meinem Mund sagen. I don't believe in my heart. Und es in meinem Herzen nicht glauben. I don't confess. He's talking about confession. Es steht hier um Bekennen. It's a confession. Bekenntnis. I don't believe it. Aber nicht glauben. You know, a lot we confess, but they don't viele bekennen, aber sie glauben nicht in ihrem Herzen. You know Romans 10. Romans 10. He said, with the heart my believe it. Mit dem Herzen glaubt der Mensch. And the mouth you confess. Mit dem Mund sprichst du aus. You see, a lot confess with the mouth. Jesus said they pray, they worship me with their mouth. Sie beten mich an mit ihrem Mund, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Matthäus 15. You know, it's not on just mind. Es geht nicht um deinen Mund. It's your heart. Es geht um dein Herz. If you really submit to Christ, wenn du dich wirklich Jesus Christus hingibst, nothing will offend you in the house of God. In Gottes Haus angreifen oder you see, no one will offend you. Niemand wird dich provozieren. You see, you're not a pastor or preacher or whatever. Pastor. You see, you will not see what they do to you. You will see what Christ did for you. Sie dir antun, sondern das, was Jesus Christus für dich getan hat. You understand? Do you know? Do you understand it now? Praise the Lord. Hallelujah. He said, "Believe not the Spirit. Try it. Try the Spirit." Glaubt nicht jedem Geist, sondern try the Spirit. Versucht ihn, prüft ihn. You know, somebody can say, I am Israel. Jemand kann sagen, ich bin Israel. As a country. Als Land. And people respect them so much. You know that. And you are not, you know, my country is where Jesus was born. Mein Land ist das Land, wo Jesus geboren wurde. That is not born in your heart. Aber er ist nicht in deinem Herzen geboren. But in your country. Aber in deinem Land. Jesus is talking about our heart Jesus and not about your country. Geht es um dein Herz und nicht mehr nicht mehr it should be in your heart and not in your Herzen country. Sein und nicht mehr in deinem Land. Jesus did not talk anything about country. Jesus hat nicht über irgendein Land gesprochen. He said, in your heart, allow me to come there. Ich will in dein Herz wohnen. Praise the Lord. Halleluja. They see the flesh. Aber sie sehen das Fleisch. It's all about the flesh. Es geht immer um das Fleisch. Yes, sir. Das well, Äußere. You see, people praising them, people Leute admiring them. Bewundern they see them, you see. You just believe they know everything. Sie glauben, sie wissen alles, aber sie wissen gar nichts. That you are born in Israel does not mean you are a child of God. Aber in Israel geboren bist, heißt es nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Ishmael and Isaac. Ismael und Isaac. Sie hatten einen Vater. But one belongs to Christ. Aber der eine hat zu Christus the other belongs to flesh. Und der andere zu Fleisch. You understand? So close, but very far. So nah, aber doch so fern. So close, but so far. So very, nah, very far. Aber doch so fern. Very far. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 6:12. He said, "We wrestle against spiritual wickedness in high places." Wir kämpfen gegen höhere Mächte. You can see that it's not about flesh. Es geht nicht um das Fleisch. Ephesians 6:12. Epheser 6:12. He said, "We wrestle against spiritual wickedness in high places." And that is why it must be spirit to spirit. Sie muss von Geist zu Geist sein. It must be spirit to spirit. Es muss von Geist zu Geist it must, sein. You don't allow it to be flesh to spirit. Lass dich zu es von Fleisch zu Geist. You have the right to switch to the spirit world. Just like I did yesterday. Du musst dich entscheiden, jetzt in das Geistliche zu gehen. You know, when something happens, you just shift it. It's like only the light. You go to the spirit world and bring something and make something happen. Du musst dich entscheiden, in das Geistliche zu gehen, in Gottes Wort zu gehen und dann zu handeln. In your relationship with people. In deiner Beziehung. In your relationship in your marriage. In deiner Ehe. Well, everything, you see. You see, because it is not flesh and blood. Das ist nicht Fleisch und Blut. We wrestle against principalities and powers. Wir kämpfen gegen Mächte und Kräfte und Gewalten. Satan hates Christ's kingdom. Der Teufel hasst das Königreich. He has relationship that is based on Christ. Beziehungen, die auf Christus basiert sind. Er wird diese Beziehungen. He's always fighting it. Er bekämpft diese Beziehungen immer. Praise the Lord. Halleluja. I talk a lot about the spirit world. Ich spreche oft über die geistliche Welt. I preach a lot about the spirit world. Ich predige oft über die geistliche Welt. Because we are to know that it is not flesh and blood. Weil wir wissen sollten, dass es nicht Fleisch und Blut ist. The kingdom of Christ. Das Königreich von Christus. Is not flesh and blood. Ist nicht Fleisch und Blut. And what we are wrestling with is not flesh and blood. Und das, wogegen wir kämpfen, ist auch nicht Fleisch Everything und Blut. Everything is based on the spirit world. Alles basiert auf der geistlichen Welt. Your marriage is not flesh and blood. Deine Ehe ist nicht Fleisch und Blut. It is coming from the spiritual world. You see, your mate is coming from the spiritual world. Dein Ehepartner kommt aus dem Geist. But you don't be married. It's not flesh and blood. Verheiratet. Who know that? Zu heiraten ist nicht Fleisch und Blut. And that's why today you can see it's not working. Deswegen könnt ihr sehen, dass es oft nicht funktioniert. Because married tomorrow divorce. Because marriage is not natural. It's weil spiritual. Ehe nicht etwas Physisches ist, sondern etwas Geistliches. People think it's natural. Leute denken, es ist natürlich. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Before you know that this is not natural. Wenn man weiß, dass es nicht natürlich ist. Wenn man erkennt, dass es nicht natürlich ist. And that's why God have to, you see, ordain it himself. Sie muss Gott selbst das salben. He must ordain it himself. Er muss es selbst salben. The spirit world controls the natural world. Die geistliche Welt kontrolliert die natürliche Welt. The spirit world. Die geistliche Welt. We are to know. Be aware that it is not the natural world. It is the spirit world. Sei bewusst, dass nicht die natürliche Welt, sondern die geistliche Welt. Know that you can pray there. Wisse, dass du dort handeln kannst. Know that you belong there. Dass du dorthin gehörst. Know that you are to live there. Dass du dort leben. The judge shall live. In the spirit world, by faith. Die Gerechten sollen durch den Glauben wandeln, durch im Geist wandeln. The judge shall live by faith. It means the judge shall live in the spirit world. Die Gerechten sollen durch den Glauben wandeln, bedeutet, dass die Gerechten im Geist wandeln sollen. Faith is not natural. Weil Glaube nicht etwas Natürliches ist, sondern etwas Geistliches ist. To believe that there is God is not flesh. Zu glauben, dass es Gott gibt, ist nicht Fleisch und Blut. The natural man cannot believe there is God. Denn der natürliche Mensch kann nicht glauben, dass es einen Gott gibt. The natural man can only believe on what he can see. Der natürliche Mensch glaubt nur an das, was er sehen kann. You see what he can see, what he can feel. Was er fühlen kann, was you see what he can hear, you see five senses. To believe there is God is not flesh and blood, it is spiritual. Zu glauben, dass es Gott gibt, das ist nicht Fleisch und Blut, sondern geistlich. Because you are nobody has seen God with your naked eye. You have you seen God gesehen, with your naked eye? Mit seinen physischen Augen. How do you believe there is God? Wie glaubst du, dass es einen Gott gibt? It takes the faith of God. Es braucht den Glauben Gottes. It takes the spiritual world to believe there. Es braucht die geistliche Welt, um das zu glauben. We are of Christ's spirit world. Wir gehören zur geistlichen Welt von Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. And anytime we talked about the spirit world, please always look at it that it is Christ's world we are talking about. Wenn wir über die geistliche Welt sprechen, erkennt bitte immer, dass es um die geistliche Welt in Jesus Christus geht und nicht im Teufel. Praise the Lord. Halleluja. And the Bible family, the blood is not a natural blood. Und die biblische Familie, das Blut, was sie verbindet, ist nicht das natürliche Blut. You see, Christ's blood and not parents' blood. Das Blut von Jesus Christus ist nicht das Blut deiner Eltern. We are related because of Christ. Wir sind verwandt wegen Jesus Christus. Wegen dem Blut von Jesus Christus. Why are you and your brother related? Wieso bist du und dein Bruder verwandt? Because of our parents' blood. Wegen dem Blut unserer Eltern. That we have Jesus' blood today. Aber wir haben heute das Blut von Jesus Christus. That unites us to was be one. Verbindet, was that is greater than the natural blood. Was größer ist als das natürliche Blut. You see, we are to understand it. Das sollen wir verstehen. That's what Jesus told us. Das ist das, was uns Jesus gesagt hat. When he said, my mother, my father, my parents are those that hear the voice of God and obey. Als er gesagt hat, Mutter, Vater, Freunde, Familie, das sind die Leute, die Gottes Wort hören und dem nachgehen, es befolgen. You see, we are to see our brothers and sisters in the Lord. More closer to us than the natural family. Unsere Geschwister im Herrn sind mehr unsere Geschwister als unsere Geschwister im Fleisch. Until we start seeing that, we believe that so much. Erst wenn wir das so sehen und erkennen und glauben, it's as if we have not started. Erst dann haben wir angefangen. Vorher haben wir nicht angefangen wirklich. The flesh is always saying no. Weil das Fleisch sagt ständig nein. But allow the spirit to talk. Lass zu, dass der Geist spricht. Allow the spirit to do his job. Dass der Geist sein Werk vollbringt. Christ's blood and not parents' blood. Das Blut von Christus und nicht das Blut der Menschen. Der Eltern. You see, his truth also is not a natural truth. Auch seine Wahrheit ist keine natürliche Wahrheit. You see, the natural truth. Die natürliche Wahrheit. His ways, his truth. And it's life, not in natural. Das ist nichts Natürliches. You know, Jesus talks about my way, my the truth. He said in John 14:6. Johannes 14:6. Yeah, he said, I am the way, the truth, and the life. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. There is a way in this world. Es gibt einen Weg. There is truth in this world. Es gibt auch Wahrheit. And there is the natural life here on earth. Es gibt auch ein Leben understand? Hier auf dieser Welt. But that of Christ, Christ is saying that mine is different. Aber Christus sagt, mein Leben, mein Weg und meine Wahrheit ist anders als die der Welt. They are different. Anders. They are not in natural. Das ist nichts Natürliches. Das ist übernatürlich. The ways, his ways that he has given us. Seine Wege, die er uns gegeben hat. His truth that he has given us. Seine Wahrheit, die er uns gegeben hat. And his life that he has given und sein us. Leben, was er uns geschenkt hat. Himself that he gave us. Er hat uns sich selbst gegeben. They are not flesh and blood. Das ist nicht Fleisch und Blut. And that is why the Bible, you have to know before and you have to know now. Deswegen, in the Bible, in your life, you have to know before and you have to know now. Denn in deinem Leben musst du das vorher und das nachher wissen. You know, sometimes we dream of the past. Manchmal träumen wir von der Vergangenheit. But we are not in the past. Aber wir sind nicht in der Vergangenheit. And we are not going to the past. Und wir gehen auch nicht mehr zurück in die Vergangenheit. You understand? Amen. You see, though we dream of the past. Wenn wir von der Vergangenheit träumen. In 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Let us go there, please. In Vers 16. 2. Korinther 5, Vers 16. He said, wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. We know no man any longer after the flesh. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. We know people. In the spirit. Wir kennen Leute im Geist. You know, John, First John said we have to prove the spirit. 1. Johannes sagt, wir sollen den Geist prüfen. You see, we try the spirit. Prüfe den Geist. And today, you know, it is no longer about the flesh. Es geht nicht mehr um das Fleisch. But about the spirit. Aber um den Geist. That should be our concentration. Darauf sollte unsere Konzentration. That should be our focus. Da soll unser Fokus drauf liegen. Wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Though we have no Christ after the flesh. You know, the disciples, they knew Christ after the flesh. Die Jünger kannten Christus nach dem Fleisch. They knew him. You see, they were with him. Sie waren bei ihm. You see, they saw everything. Sie haben alles gesehen. You see, they slept together, eat together, drink together, you see. You see, after the flesh. Sie haben auch gemeinsam gelebt. He said, yet now, henceforth, know we him no more. It is no longer of the flesh, but of the spirit. Aber es ist nicht mehr vom Fleisch, sondern vom Geist. He wants us to leave the flesh world. Er will, dass wir die fleischliche Welt zu. And come to the spirit world. Um die geistliche Welt gehen. Who understand? Praise the Lord. Halleluja. Verse 15. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. We no longer live after the flesh. Wir leben nicht mehr nach dem Fleisch. We no longer live after the old self. Ich bin nach dem alten Selbst. Who understand? But unto him which died for them and rose again. We now live because you know Jesus is no, there's no more flesh in him. Denn in Jesus ist kein Fleisch mehr. You see, not the body, he died, and the body was changed. Und der Körper wurde verändert. And the body now is now the spirit. Und der Körper ist jetzt Geist. Is now the spirit. Ist vom Geist. So it is, You know, we are no longer, we are no longer to go to the flesh. Don't go to the flesh. Allow it to be of the spirit. Lass zu, dass es vom Geist ist. Because flesh, because Jesus will never go back to the flesh. Denn Jesus wird nicht mehr zurück ins Fleisch gehen. He is no longer going back to the flesh. Er wird nicht mehr zurück in die Fleisch. He is no longer going to the flesh. Er geht nicht mehr ins Fleisch. You know, he wants to have the flesh, the body like you and me. It's over. Du und ich, aber jetzt ist es vorbei. You allow it to be over also. That's what it means. Vorbei. Praise the Lord. Allow the flesh world to be over with you. Das ist, dass die fleischliche Welt vorbei ist bei dir. Flesh is problem. Denn das Fleisch ist ein Problem. It will make you sad. Es wird dich traurig machen. Learn to live in the spirit. Lern, im Geist zu leben. To live in the spirit is to meditate in Christ. Im Geist zu leben heißt, in Christ, über Christus nachzusehen. Is to meditate in his goodness for you. Über seine Gutmütigkeit nachzusehen. Think about your salvation. Wenn er nichts anderes für dich getan hat, dann denk einfach nur über deine Erlösung nach. How he came and died for you. Wie er kommst und für dich gestorben. You are once you are meditating in that, you are not longer of this world. You are on this world. Auch von der geistlichen Welt. Once you come to Christ, anything of Christ is not of this, of the flesh and blood. It's of the spirit world. Nicht Fleisch und Blut, sondern von der geistlichen Welt. Once you are meditating in the truth. Wenn du über die Wahrheit nachsinnst. Christ's truth. Die Wahrheit von Christ himself is the truth. Selbst ist die Wahrheit. You are no longer of this world, the natural world. Dieser Welt, dieser you are Welt. Of this supernatural world. Du gehörst zur übernatürlichen Welt. Amen. Amen. If you want your joy to continue, und du willst deine Freude weitergeben, learn to live in the spiritual world. Lerne, in der geistlichen Welt zu leben. The spirit world of Christ. Die geistliche Welt von Christus. That is where your joy, your peace is. Guarantee. Da ist Freude und dein Frieden gesichert. That is where you are so joyful. Your joy is so heavy that there is no end to your joy. Dass deine Freude endlos ist. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 17. Vers 17. He said, therefore, if any man be in Christ, if you are in Christ. Ist jemand in Christus? You see, you know Christ is to be in you. Christus soll in dir sein. And you are to be in Christ. Und du sollst in Christus sein. Here he said, if any man be in Christ. Wenn jemand in Christus ist. If you are in Christ. Wenn du in Christus bist. You know, Ephesians, the book of Ephesians, he said, put him on, the new man. Zieh ihn an. You can put him on or you can put him off. Du kannst diesen neuen Menschen anziehen, du kannst diesen neuen Menschen auch aufziehen. He said, put him on. Du sollst diesen neuen Menschen anziehen. Praise the Lord. Therefore, if any man be in Christ, if you are in Christ, wenn du in Christus bist, he is a new creature. Bist du eine neue Schöpfung. If you learn to always be in Christ, du lernst immer in Christus. Meditate in him, in his in his truth. In seiner Wahrheit. In his gospel. In his goodness. Seiner Gutmütigkeit. You see, once you are now, your meditation is now of him. In deiner Meditation über ihn. He is a new creature. So bist du eine neue Schöpfung. You see, you are a new, you are in another world entirely. In einer anderen Welt. You are not in this world. Du bist nicht mehr you are dieser Welt. Of another world. Aber du gehst zu einer anderen Welt. All things are passed away. We know, do you know the old that passed away? Weißt du, was das alte vergangen ist? Death, destruction, Tod, Zerstörung, sadness, bitterness, hatred, Hass. They pass away. Ist vergangen. Poverty, Armut. You see, sicknesses and diseases. Krankheiten. They all pass away. Behold, all things have become new. The new, you see, the Christ that you are, you know, the spirit world, the spirit of Christ that is now your focus. Der Geist von Jesus Christus, der jetzt dein Fokus ist. Is so different from the old world. Anders als diese alte Welt, die du verlassen hast. Praise the Lord. Halleluja. Christ's world is a spiritual world. Die Welt von Jesus Christus ist eine geistliche Welt. And Paul talks about one thing in 1 Corinthians 2. Paulus spricht über eine Sache in 1. Korinther 2. 1 Corinthians 2. I'm not here in the flesh. Ich bin nicht hier I'm im Fleisch. Here in the spirit. Ich bin hier im Geist. 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. Let us read from verse 1. He said, and I, brethren, When I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. I did not come in the flesh to tell you of Christ. Ich bin nicht im Fleisch gekommen, um euch von Christus zu erzählen. Because what you see, what he is speaking through me. Das, was er durch mich spricht. No flesh can speak it. Das kann kein Fleisch sprechen. It's not coming from flesh. Es kommt nicht aus dem Fleisch. Es kommt nicht vom Fleisch. It's coming from the spirit world. Es kommt von der geistlichen Welt, von ihm allein. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom. You know, I'm not qualified in any way, the natural, to be here. Im Fleisch hier zu sein. To work for God. Für Gott zu arbeiten. Praise the Lord. Amen. For you to listen to the voice of God. Hast du der Stimme gehört? That he is speaking through me. I'm not qualified. Er spricht das. Ich bin nicht qualifiziert für diese Position. He qualifies aber er qualifiziert mich. In nature, naturally, I'm not qualified. Auf eine, so also the husband he has for you, the wife you have for you. Genauso die Frau, die er für dich hat. You are not qualified. Die Frau, der Mann, den er für dich hat, du bist nicht qualifiziert für diesen Ehepartner. You know, when we want to end our mate. Unser Ehepartner. We want to see if we are qualified. Wir wollen mal gucken, ob wir qualifiziert, ob wir uns auf Augenhöhe treffen. You see, you know what they call to match. Was sie einfach zueinander passen. If you are qualified, it's not God. Wenn du qualifiziert bist für diese Person, dann ist es nicht Gott. He is the one to qualify you. Er muss sich qualifizieren für diesen Menschen. I don't know if you understand. Praise the Lord. Halleluja. Others will be qualified more than you. Andere sind sogar qualifizierter, um an der Seite dieser Person zu sein. You know, parents, we accept them. Eltern werden diese Leute eher akzeptieren that they will reject you. Und dich verweigern. Others will be parents. Their daughters are qualified by the parents. Andere sind qualifiziert wegen ihren Eltern. You see, the parents, your parents, for them, others are more qualified than you. Und deine Eltern sehen andere Leute qualifizierter an deiner Seite zu sein. But God said, no, this is who is qualified. Who is that? Aber Gott sagt, nein, diese Person habe ich qualifiziert, um diese andere Person zu heiraten. You know, when Samuel was going to anoint David as king. Als Samuel David zum König sein wollte. I'm getting there, the brothers, they were there. Weil als er dort angekommen ist, im Haus von Isai, waren die anderen Brüder von David alle auch dabei. And David was not there. Und David war nicht da. And when Samuel saw the senior, he thought he was because he was qualified naturally, the body. He still looked like a king. Even the way he speak, the way he Der älteste Bruder von David, er sah so groß aus und er sah auch dem vorherigen König so ähnlich. Und deswegen hat Samuel gedacht, dass das auf jeden Fall der König ist. But David was not even qualified. Aber David zum Beispiel, er war gar nicht qualifiziert in seinem Äußeren. Before the father. If not, the father could have made him to be there. Das called him to be there. Ihn auch gerufen, hat gesagt, ey, da ist jemand, der nach einem... He would just say, do you go to judge? That's your new one, do your judge one. It's not... If he's coming, it's not coming for you. Komm hierhin, weil er eine große Entscheidung getroffen hat, aber weil er eben ihn nicht gesehen hat, dass er überhaupt mitgezählt wird oder mit eingereiht wird, hat er ihn gar nicht beachtet und hat ihn einfach vergessen. Praise the Lord. Halleluja. It's not who more parents qualify, who are qualified before parents. It is who is qualified before God. Die für Eltern qualifiziert sind, wer vor den Eltern qualifiziert ist, aber wer vor Gott qualifiziert ist für diese Person. Who God says is qualified for you. Wer Gott sagt, der qualifiziert ist für dich. Praise the Lord. Halleluja. Ah. He said, did not come with wonderful speech. Er ist nicht mit hoher Rede, hervorragender Rede. Wir sind gut Englisch, gut Deutsch. Gutem Englisch mit gutem Deutsch. You know, where we went to buy our car. Wo unsere Auto gekauft haben. And, well, that was last week here. And the man, you see, the man said, I don't understand a lot of Deutsch. Der Mann hat gesagt, dass ich nicht so gut Deutsch sprechen kann. I was not provoked. Das hat mich nicht provoziert. Because it's not Deutsch, that is the problem. Weil ich das Deutsch mein Problem ist. What will make me too sad if I am not a child of God? Das, was mich traurig gemacht hätte, ist, wenn ich kein, wenn ich ein Kind Gottes. Halleluja. You know, sometimes we want to be angry before the natural. Manchmal wollen wir sauer sein. You know, if you are of the spirit, you will not be angry of the natural. Aber wenn du im Geist bist, wirst du nicht wütend sein wegen fleischischen Sachen. You know, I could have said to the man, you don't understand English. Jetzt zu man sagen können, und sie können kein Englisch sprechen. And it's true. Na stimmt. Praise the Lord. Halleluja. It is not about the flesh. Aber es geht nicht um das Fleisch, es geht um den Geist. You know, if you are not of this of the spirit, you will be easily provoked. Wird man dich schnell provozieren können. Irrelevant will provoke you. Irrelevante Dinge werden dich provozieren. Wegen einer kleinen Sache werden sich Ehepartner auf einmal anfangen zu streiten und zu fetzen. Allow your focus to be Christ. Aber lass zu, dass dein Fokus auf Jesus Christus. Allow your focus to be Spirit. Dass dein Fokus auf den Geist steht, auf den Geist von Christus. What he values. Das, was er wertschätzt. And not what the world values. Und nicht das, was die Welt wertschätzt. You know, the world values that you speak good Deutsch. Die Welt schätzt, dass especially du here in Deutschland. Eine Sprache gut beherrscht, zum Beispiel Deutsch. I don't value that. Aber das schätze ich. I value I am a child of God. Ich schätze, dass ich ein Kind Gottes bin. Praise the Lord. Halleluja. Jenny, help us to read verse 2. Erster Korinther 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and him crucified. Is that our life today? Ist das unser Leben heute? That is not about any other thing but Christ alone. Uns um nichts anderes geht als um Jesus Christus. Amen. Amen. Ah. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. He is everything. Er ist alles. Nothing at all. I did not see anything. I did not. I made up my mind not to see anything except Christ. Ich entschieden, nur Jesus Christus zu sehen, nichts anderes. Somebody like that is unbeatable. Jemand, der so denkt, jemand, der so lebt, ist unschlagbar. You see, is there somebody like that? No, Satan can offend him. Der Satan kann ihn nicht mehr versuchen, also kann ihn versuchen, aber kann ihn nicht mehr zu Fall bringen und kann ihn auch nicht mehr provozieren. He cannot tempt you. Kann ich nicht versuchen. Because you don't desire, you don't admire what is coming from him. Weil dich reizt das, was er dir zu bieten hat, nicht mehr. You don't admire flesh and blood. Du begehrst Fleisch und Blut nicht mehr. You see, flesh and blood is not a pain to you. Fleisch und Blut sind dir keine, sind nicht, tun dir nicht weh. You see, that one just talk about the flesh. There is pain in you. Dass wenn man anfängt, über das Fleisch zu sprechen, aber du kannst eine Sprache nicht, du kannst nicht singen, du kannst nicht schreiben, du kannst nicht reden, dass dich die Dinge nicht mehr angreifen. Yeah, you cannot sing, you cannot dance, you cannot do this, you see, if it is pain to you, you are in flesh. Wenn dir das wehtut, wenn dich das angreift, dann bist du im Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. Ah. What we are to value is Christ alone. Das, was wir schätzen sollen, ist Christus allein. And that is what we have to protect. Und das sollten wir schützen. Like he said in Matthew 13. Matthäus 13. He said he will sell everything and protect it. Dieser Mensch verkauft provide. Alles, was er hat, um diesen Schatz und das Feld zu kaufen. He will go and buy it. He will hide it. Er wird es verstecken. And go and buy it. Sell everything to alles buy. Alles verkauft, um diesen Schatz zu bekommen und zu verstecken. That is Christ himself. Das ist Jesus Christus. Nothing can take him away from nichts you. Nichts kann Jesus Christus wegnehmen. It's no house. It's no car. It's kein no Haus, hotel. Kein Auto. It's no property. Kein Mensch. It's not voice. Keine Stimme. It's not beauty. Keine Schönheit. Kein Besitz. Verse 3. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. In weakness. In Schwachheit. In fear. In Furcht. honey most trembling. And zittern. That is, the meaning of that is over. It means the flesh, it was over with flesh. Ich war vorbei mit dem Fleisch. The flesh was completely dead. Das Fleisch war vollkommen tot. It was over with the flesh. The weakness, you see. The fear. Die Schwachheit. And the most trembling. Das Zittern. It was as if I was before God. Vor Gott stand. Because it is Christ that is my neighbor. Das ist Christus, der mein Nächster ist. Who understand that? You know, it is Christ that is my neighbor, you see. You know, when you are before God, you tremble. Wenn du vor Gott stehst, dann zitterst du. You said the devil tremble. In the name of God. Die Dämonen zittern, wenn sie den Namen Gottes hören. You know, here Paul said he trembling, he trembled. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Because I can only see Christ and not flesh. Denn ich sehe nur Christus, nicht das Fleisch. He's not trembling in flesh. Nicht im Fleisch zittern, but in Christ. Sondern Christus. You know, there are some people that are afraid before people to speak. Es gibt Menschen, die haben Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. You see, they cannot speak. It's all about them. Es geht immer nur um sie. What they are going to say? What they? I don't want them to talk about me, but Angst, I don't want them. What are they thinking? You want them? They will just be going all through people's minds. Sie malen sich alle Gedanken dieser Menschen aus. But here, Paul is saying, I did not come in the flesh. I came to you in the spirit. Paul sagt, ich bin nicht im Fleisch zu euch gekommen, sondern im Geist. Ha! Wie? It was as if I was before God. Es war so, als ob ich vor Gott stand. You see, it was not you, but Christ that I see. Denn ich sehe nicht euch, sondern Christus. I don't know if you understand. How many people are here? Wie viele Leute sind hier? That I'm speaking like this. Den ich hier spreche. It is as if I am before God. Aber ich spreche hier so, als ob ich vor Gott stehe. Because whatever I'm doing it for him. Was immer ich hier tue, tue ich für Christus. And he is the reason I'm doing it. Er ist der Grund, weshalb ich das tue. It's all about him. Es geht um ihn. Praise the Lord. Halleluja. Verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. But in demonstration of the Spirit and of power. You see, you want our focus to be of the Spirit. Er will, dass unser Fokus auf dem Geist liegt. The Paul said he did not come with man's wisdom. But in demonstration, you see, of the Spirit and of power. Praise the Lord. Hallelujah. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Amen. Christ's word is a spirit word. Die Welt von Jesus Christus ist eine geistliche Welt. And everything of Christ is of the spirit. Und alles von Jesus Christus vom Geist. Nothing of the flesh. Nicht vom Fleisch. Let us go to Mark 3. Markus 3. Mark 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Are we there, please? And if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. The Lord still wants us to go into here. Okay, Herr, dass wir noch weiter in diesen Vers reingehen. He says, if a kingdom is divided against itself, the kingdom cannot stand. Wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. If a church is divided against itself, it cannot stand. Wenn eine Gemeinde uneins ist, in sich selbst kann es nicht bestehen. If a family, the family of God is divided against himself. Wenn eine Familie Gottes uneins ist, kann sie nicht standhaft bleiben. Even the natural family cannot stand. Selbst eine natürliche Familie kann nicht standhaft bleiben, wenn sie nicht eins ist. You know, there can't be one in evil. Denn sie können auch eins sein im Bösen. You know when they were one in evil in Genesis 11. In 1. Mose 11 waren sie eins waren im Bösen. You know they always they almost shaft it. Sie haben es fast geschafft. Nini is not here. She could have laughed. They almost shaft it. Maybe we'll go there later. Praise the Lord. Der Turm war von Babel. Amen. Amen. He said, "How can Satan cast out Satan?" Wie kann der Satan den Satan austreiben? Vers 23. Look at verse 23. 23. My God. Okay, 22. And the tribe which came down from Jerusalem said, he had Beelzebul, and by the prince of the devil cast he out devils. You understand something there? They said Jesus had the spirit of Satan. Like you said in Geist des Teufels. And he's casting out Satan through the spirit of Satan. Und er treibt Dämonen aus durch den Geist der Dämonen. How come somebody with the spirit of Satan cast out Satan? Wie kann jemand mit einem teuflischen Geist den Teufel austreiben? Until you have the spirit of God, you cannot cast out Satan. Nur mit dem Geist Gottes kannst du Dämonen austreiben. But that does not mean you are even saved. Aber es heißt nicht mal, dass du wiedergeboren bist. In the name of Jesus, Jesus obeyed his word. I don't know if you understand. Denn Jesus Christus folgt seinem Namen. He said, many will say on that day, we cast out demon. But I will say, get away, you workers of iniquity. Er hat gesagt, viele werden no, you work for me, in meinem Namen Wunder vollbringen. Aber dennoch kenne ich dich nicht. Und das du hast für mich gearbeitet, aber ich kenne dich trotzdem nicht. Du bist trotzdem nicht wiedergeboren. Du bist nicht erlöst. You know, you can cast that devil. That does not mean you are saved. Treiben. Aber dennoch bist du nicht wiedergeboren. You know, some people casting out devil today, it seems they are just qualified to enter into the kingdom. They are already in the kingdom of heaven already. Leute treiben Dämonen aus und denken, dass sie deswegen qualifiziert sind für das Königreich Gottes. That is not. Aber was ist das nicht? And that's why Jesus told them when he sent the 70s. He said, don't rejoice because Satan obeys you. Freu dich nicht, weshalb? Who understands? Freu dich nicht, weil der Teufel dir gehorcht. He said, don't rejoice because Satan obeys you. Freu dich nicht, weil der Teufel dir gehorcht. Rejoice because you are qualified for heaven. Freu dich vielmehr darüber, weil dein Name im Buch des Lebens steht. Du bist qualifiziert für den Himmel. You know, because Satan can obey you when you are not even qualified for heaven. Weil der Teufel kann dir gehorchen, obwohl du nicht mal qualifiziert bist für den Himmel. Who understands? Praise the Lord. Halleluja. They were rejoicing because Satan obeyed them. Sie haben sich gefreut, weil der Teufel ihnen gehorcht hat. But Jesus said that should not be your joy. Aber Jesus gesagt, das soll nicht deine Freude. Rejoice because your names are written in heaven. Freu dich, weil dein Name im Himmel geschrieben steht. You are qualified for heaven. Du bist qualifiziert für den Himmel. That should be your joy. Das soll deine Freude. Because I love to cast that devil in Jesus' name, they will not go into heaven. In Jesus Namen Dämonen austreiben, der wird in den Himmel gehen. Praise the Lord. Hallelujah. And the scribe which came down from Jerusalem said he had Beelzebul, and by the prince of the devil cast he out devils. Devil casting out devils. And he called them unto him and said unto them in parables, how can Satan cast out Satan? If I am Satan, why can I cast out Satan? Verse 24. And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. And if Satan rise up against himself, he cannot stand. Praise the Lord. Hallelujah. Then he now said, look at verse 27. No man can enter into a strong man's house and spoil his goods, except he will first bind the strong man. You know, when I speak in tongues, the devil is confused. Then deliverance is followed. Und danach folgt die Erlösung. You bind the strong man. Du bindest den starken. You bind Satan. Du bindest den before Satan. Deliverance. Dann kommt die Erlösung. And that's why, you know, Jesus, before healing, he always speak to them. After speaking to them, the Satan is bound, their deliverance follows. Und deswegen spricht Jesus Christus erstmal zu ihnen und dann zu diesen Dämonen, und dann ist der Dämon gebunden und dann folgt die Erlösung. Praise the Lord. Hallelujah. A house divided cannot stand. Ein Haus, was getrennt ist, gespalten. Ein gespaltenes so also a person divided cannot stand. Genauso kann auch eine Person, you know, a person can be divided. Gespalten ist, nicht standhaft bleiben. You know, we know about a home divided. Wir kennen über ein gespaltenes Zuhause. We know of a kingdom divided. Um ein gespaltenes Reich. But we don't know about that of a person divided. Aber kennen wir auch gespaltene Menschen? Both in the spiritual world and in the natural world. Der natürlichen Welt. You see, in the Christ world and in the natural world. Von Christus, you see, a person divided cannot stand. Ein gespaltener Mensch kann nicht standhaft bleiben. In Genesis 11. 1. Mose 11. You know, they were united in evil. Sie waren vereint. 1 to 9, verse 1 to 9. They were united in evil. Sie waren vereint im Bösen. And God was threatened. Und Gott war bedroht, wurde bedroht. Let's go there. And quickly see it. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 11. 1. Mose 11. Jenny, you help us to read from 1 to 5. Amina will read 6 to 9. 1 to 5. 6 bis 9. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia. Und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzuschauen, der die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lass uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Praise the Lord. Hallelujah. And the whole earth was of one language and of one speech. You know, they want to be one today. They want eins sein. They said all churches should be one. Alle Gemeinden sollen eins sein. Like the man that I said I met last week said. He said it is painful to him that churches, they are not one. Dieser Mann, den ich letzte Woche getroffen habe, hat gesagt, er findet es traurig dass, und schmerzhaft, dass alle Gemeinden so gespalten sind und nicht eins sind. People are fighting for all to be one. Und dass Leute darum kämpfen, dass alle eins werden. It is evil. Aber das ist bösartig. It is only when it is one in Christ Jesus. Nur wenn es eins in Jesus Christus ist. You know, how is it going to be one? Wie wird es eins sein? Well, Catholics say that Pope is the head. Denn die katholische Kirche sagt, dass der Papst. And they are going through Mary. Der Kopf ist und dass Maria der Weg ist. What of others? There are a lot of denominations over there. Und diese ganzen anderen that they have their own rules and regulations. Ihre eigenen Bücher, Regeln und Gesetze haben. And Jesus Christ said himself that he came for division. Jesus sagt, ich bin mit einem Schwert gekommen. Ich bin nicht um Frieden gekommen. He wants us to be one, but one in him. Eins sind, aber eins in ihm. And not one in evil. Nicht eins im Bösen. Just like Adam and Eve. Wie Adam und Eva. You know, they were one in evil. Wir waren eins im Bösen. But I thank God for Lot. Aber ich danke Gott für Lot. Who refused to be one with the wife. Der sich geweigert hat, eins zu sein mit seiner Frau im Bösen. He could have said, oh, my wife, I'm just home. Er hätte sich zurückdrehen können und sagen, oh nein, meine Frau, ich kann sie nicht alleine lassen. Aber er hat fokussiert nach vorne geschaut und ist weitergegangen. I thank God he was able to say, choose. Ich bin froh, dass er in der Lage war zu sagen, bye bye. Ciao mit V. I'm not going back to the world. Ich gehe nicht zurück zur Welt. If your plan is to go back, wenn du zurückgehen willst, gut, aber ich gehe nicht. I am for Jesus forever. Ich bin für Jesus und das für immer. Praise the Lord. Halleluja. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. A place. And they said one to another, go to let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone and slime had they for mortar. And they said, go to let us build up a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the earth. They wanted to be united against God. Sie wollten sich gegen Gott vereinen. You know, if your unity is not of Christ, it will be against Christ. Wenn deine Versammlung nicht für Jesus Christus ist, wird sie gegen Jesus Christus sein. You know, it's either for Christ or against Christ. Entweder bist du für Christus oder gegen Christus. If you are being one with anybody, it's not of Christ, it's against Christ. Wenn du eins bist mit irgendjemandem, aber nicht wegen Christus, dann bist du gegen Christus in dieser Einheit. Because he wants you to be for him. Denn er will, dass du für ihn bist. So whatever relationship you are in, if it is not of Christ, you are fighting Christ. Bekämpfst du Christus. Oh, understand. Praise the Lord. Hallelujah. And the man came down to see the city and the tower. Whatever plan or purpose you have, ja, welcher Plan if it is not of Christ, wenn ich von Christus you are fighting Christ. Dann bekämpfst du Christus. He said, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained. You know, even in the natural world, if you are one in evil, you can achieve it. Selbst in der natürlichen Welt, wenn du eins bist im Bösen, kommst du weit. You know, here they were one in evil. And God is saying, until I stop there, they will achieve it. Wenn ich sie nicht aufhalte, dann schaffen sie es. He was threatened. Das war eine Bedrohung für ihn. Unity of man. Die Einheit der Mensch war eine Bedrohung für ihn. Unity is very powerful. Denn Einheit ist sehr kraftvoll. If the flesh, unity in flesh can be so powerful. Einheit im Fleisch. What about the unity in the spirit? Was ist denn mit Einheit in Christus? Praise the Lord. Halleluja. If the unity in the flesh can be so powerful. Wenn die Einheit im Fleisch. If you can threaten God. Das schon, wenn doch Gott bedrohen kann. What about the unity? Was denn mit der Einheit of Christ? In Christus? How powerful. Wie kraftvoll sie ist. Amen. Amen. God's children are not united. Aber Kinder Gottes nicht. Today we are one, tomorrow we are not. Heute sind wir eins, morgen wir nicht. I was so surprised to hear that even the picture that they took, that some did not even want their pictures to be out. Ich war so überrascht, dass ein paar Leute, dass die Fotos, die wir gemacht haben, in einem Fotoshooting, dass einige Leute nicht ihre Fotos veröffentlichen wollten. Und die question is, where is your focus? Und die Frage ist da, wo ist dein Fokus? Is it about your beauty, about Christ? Geht es um deine Schönheit oder geht es um Christus? Hey, my God. I want to question if some people are even born again. Ich will schon fast in Frage stellen, ob ein paar Leute wiedergeboren sind. Or maybe they are born again, they don't even know the truth. Oder sind wiedergeboren und kennen die Wahrheit nicht. And they don't want to know the truth. Und die wollen die Wahrheit nicht erkennen. For you to say, don't bring out my picture. Du sagst, veröffentliche meine Bilder nicht. Because of one reason or the other. Wegen irgendeinem Punkt, wegen irgendeinem Makel. That is because it's not beautiful enough, it's not good enough. Weil es nicht gut genug ist. It tells a lot of things. Es sagt viel über dich aus. Gehörst du zu deinem Fleisch? Either you are not born again or you don't even know the truth. Entweder kennst du die Wahrheit nicht oder du bist nicht wiedergeboren. Because you see yourself and not Christ. Weil du dich selbst siehst, aber nicht Jesus. It's all about you, you know. You may shout amen, but you don't even know the truth. Aber du kennst die Wahrheit nicht. Or you are not saved. Oder du bist nicht erlöst. Now just thank you. Verse 6. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Whatever they imagine to do, they will achieve it. Was immer sie sich vorstellen, was, das werden sie tun können, wenn sie eins sind. You see, if they are natural. Wenn sie natürlich sind. If it is of the natural world or of the spiritual world. Wenn es von der natürlichen Welt ist oder von der geistlichen Welt. You know, look at how God talk about the natural world. Schau, wie Gott über die natürliche Welt. That if they are one. Dass wenn sie eins sind. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. Who understand? He said, nothing is impossible if they are one. Nichts ist unmöglich, wenn sie eins sind. Verse 7, go to. Let us go down. You know, he wants us to be one. In wir him. Eins sind in ihm. He's so powerful. Das ist so kraftvoll. That's where your victory is coming denn from. Von da kommt dein Sieg. Until you are one with your brothers and sisters. Es sind ihr eins seid mit euren Geschwistern. Your victory can never come. Euer Sieg niemals kommen. If you keep on dividing yourself between your brothers and sisters, there's always a problem between you. Problem ist, mein Haken, you are delaying yourself in your victory. Stehst du dir selbst im Weg? Go and read John 15. Jesus spricht darüber. He said, until you are one with your brothers and sisters in the Lord, the victory is far from you. Sieg weit weg von dir. He said, until you are one, then whatever you ask will be given to you. If not, you are delaying yourself. Sonst steht ihr selbst im Weg. I will not want anybody to take my victory away from me. Ich will nicht, dass irgendjemand selbst, ich will nicht mehr, dass ich selbst. I am one with you, and I will continue to be one with you. Ich werde weiter mit euch eins sein. Amen. If you delay yourself, you are not delaying me. Nobody can delay me. Dann schießt du selbst den Weg, aber nicht. I will not allow anything to delay me. Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas mir. If not today, I'm one with you. Till next week, I'm not one with you. Ich werde nicht heute. That is evil. Und morgen nicht mehr, sondern das ist bösartig. It's evil. Das ist bösartig über bösartig. Why should we? Today we are closing the door against the devil. Tomorrow we are opening the door. Heute schließen wir den Teufel die Tür und morgen öffnen den Teufel die Fenster. Why should you hate yourself so much? Wieso hast du dich so sehr selbst? Praise the Lord. Halleluja. Love the Jesus in you. Liebe Jesus in dir. He wants to come out. Er möchte rauskommen. He wants the world to see him in you. Er möchte, dass die Welt sich in dir sieht. Ihn in dir sieht. But the doors were today and tomorrow they are not the same for you. Aber die Türen sind bei dir immer offen und wieder zu, offen und wieder zu. Go to, let us go down and there confound their language, that they may not understand one another's speech. God have to do something. Gott muss etwas tun. So that it will not come to pass. Damit es nicht passiert. You know, when they are gathered together, wenn sie sich versammeln against you, gegen euch, if you do not go against it, wenn du nicht dagegen angehst, wird es zustande kommen. If you are always cooperating with them, wenn du immer mit Kompromissen eingehst, wird es zustande kommen. You know how many ways we cooperate with them. Wisst ihr, wie wir Kompromisse? Where we are always opening the door and closing the door. Wenn wir immer die Tür öffnen und today we are one with our brothers and sisters. Tomorrow we are no longer one. Wir nicht mehr eins. There's always here. We are always here and there. Hier und dort, hier und dort. Double-minded. Wir sind zwiegespalten. You wonder why they keep on winning. Und du wunderst dich, weshalb der Feind siegt. You wonder why things are not working. Wieso Dinge nicht funktionieren. Don't wonder. Think of the way you keep on opening the door for Satan to come in. Denk mal darüber nach, wie du dem Teufel immer die Türen öffnest. God said, go to, let us go down. Let us go down and there confound their language. 1. Mose 11, 7. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren. God did not say, let me just leave them alone. Er hat gesagt, ich lasse sie einfach. He said, let us go down and do something. Wir müssen was tun, wir müssen was dagegen tun, wir müssen dagegen angehen. You have to do something. Du musst etwas dagegen tun. Close the door against Satan. Schließe dem Teufel die Tür. Say it is over with his up and down. Mit dem Hoch und Tief. The way he's always taking you up and down. Diesen, wie er mich immer he's bringing you here and there. Mich immer rumscheucht. He's the one determining your job, your peace, Freude, your relationship with one another. Beziehung mit den Menschen you see, your relationship in the Bible studies, in the church, everywhere. In der Bibelstunde, in der Gemeinde. He's the one that is der Teufel ist derjenige, der das kontrolliert. Before you know, you have pressed another button. Bevor du weißt, hat er schon wieder einen neuen Knopf gedrückt. Und schon wieder ist jemand verärgert. Ah, Daddy. Verse 8. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth. And they left off to build the city. Therefore, is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth. Praise the Lord. Hallelujah. From thence did the Lord scatter them abroad upon the face of the earth. Amen. Amen. They were one in evil. Sie waren eins im Bösen. They could have achieved it. Sie hätten es schaffen können. If the Lord has not come down. Hätte Gott es nicht aufgehalten. A person divided cannot stand. Eine Person, die gespalten ist, kann nicht standhaft bleiben. Remember, a home divided cannot stand. Eine gespaltene Familie kann nicht standhaft bleiben. A kingdom divided cannot stand. Ein gespaltenes Königreich kann nicht nicht. We know of a home divided cannot stand. We wissen, know that. Dass eine Familie, die gespalten ist, nicht standhaft bleiben kann. But do we know of a person divided cannot stand? Aber ist uns auch bewusst, dass ein Mensch, der in sich gespalten ist, nicht standhaft bleiben kann. You see, suicide. Suicide is a person divided. Selbstmord ist eine Person. Selbstmord gefährdet ist eine Person, die in sich selbst gespalten ist. You know, for somebody to commit suicide is a person divided. Begeht, ist er gespalten in sich. He divided against himself. Er ist in sich gespalten. He both natural and the spiritual. Im natürlichen und geistlichen. There is a spiritual suicide. Es gibt einen geistlichen Selbstmord. And there is a natural suicide. Es gibt einen physischen Selbstmord. He both world flesh is so selfish. Und in beiden ist das Fleisch so selbstsüchtig. Suicide is a person divided. Ist eine Person, die in sich gespalten ist. The giving up is a person divided also. Und auch im Aufgeben ist eine Person, die in sich gespalten ist. You see, being provoked is a person divided. Ist ein Mensch, der gespalten ist. You are fighting against your spirit. Du kämpfst gegen dein Geist. You are divided, you see. Du kämpfst gegen deinen wiedergeborenen Geist. There's a two world. Das sind zwei Welten, die gegeneinander kämpfen in dir. You see, there's something fighting. Your spirit is saved, but your mind is fighting your spirit. Deine Gedanken bekämpfen deinen Geist. Suicide is a person divided. Ist eine Person, die gespalten ist. Giving up is a person divided. Aufgeben ist eine Person. And being offended is a person divided. Eine Person, die provoziert ist, ist in sich gespalten. And in both world, both spiritual world and the natural world. Und in der geistlichen Welt und der physischen Flesh Welt has a lot to do in them. Hat das Fleisch spielt das Fleisch eine sehr große Rolle. You know, we already know the flesh, the selfishness of the natural world. Wir kennen die Selbstsucht der natürlichen Welt. You know, we know that in suicide, somebody that wants to kill himself will not think about the mother. The father or friends. All he knows is all about himself. Du wissen, dass ein Mensch, der Selbstmord der selbst umbringt, hat seinen Fokus so sehr auf sich selbst, dass er die anderen Menschen vergisst. Er vergisst die Menschen, die er zurücklässt, die er in Trauer lässt, die er selbst mit seinem eigenen Tod vielleicht mit in den Tod reißt, weil diese Leute auf diese Trauer nicht klarkommen werden. You see, the brothers and sisters, the natural brothers and sisters, the same father, the same mother with you. The same blood, the natural blood, you see. Even friends, you see, they don't think about them. They just think it's all about them alone. Dieser selbstmordgefährdete Mensch denkt nur noch an sich. You see, they don't like me. They don't want me. They don't. It's all about you and not about and nobody else. Und niemand anderes mehr. And we know, do we know that? We know this, that those that commit suicide in the natural world is all about themselves alone. Maybe those some don't know, but I know that. Wir wissen, dass halt jemand, der Selbstmord gefährdet ist, einfach nur an sich selbst denkt. Deswegen ist ja Selbstmord, das Selbst bringt einen um. They don't think about the love of their parents to them. Sie denken nicht mehr an die Liebe, die ihre Eltern für sie haben. Or the love of their friends to them. Oder die Liebe, die ihre Freunde vielleicht für sie haben. Though the natural love cannot prevent suicide. Ich weiß, die natürliche Liebe kann Selbstmord nicht verhindern. He said the natural love cannot prevent suicide. Die natürliche Liebe kann Selbstmord nicht verhindern. He can postpone it. Es kann es vielleicht verschieben. Cannot stop it. Es kann es aufschieben. Only the love of Christ that can verhindern. That can uproot the spirit. Die Liebe von Jesus Christus kann den Geist von Selbstmord entwurzeln. I don't know if you understand me. Praise the Lord. Halleluja. There is a spirit behind suicide. Es gibt einen Geist hinter Selbstmord. You know, that is why once he comes, the natural cannot solve it. The natural love of parents love me or friends love me cannot solve it. Natürliche Liebe, that's why they don't think about any other thing. Sie kann nichts dagegen aus und es prallt ab. Deswegen kann es auch nichts, es kann es nicht verhindern. Because all their love put together is not enough. Reicht nicht. Ist nicht genug. Praise the Lord. Hallelujah. All your love put together is not enough to become. It's not enough to be of Christ's love. Die ganze Liebe reicht nicht, um mit der Liebe von Jesus Christus sich zu messen und diesen Menschen davon abzuhalten, diesen Schritt zu gehen. You see, the natural love is flesh and blood. Denn die natürliche Liebe ist Fleisch und Blut. He cannot fight the spirit. Es kann den Geist, die Geistwelt nicht bekämpfen. Es kann nichts dagegen bewirken. Jesus said the flesh profiteth nothing. Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. The natural is the fleshly love. Die fleischliche Liebe nützt nichts. He cannot solve any spiritual problem. Es kann kein geistliches Problem lösen. Unless once he comes to it, once that spirit is working. Deswegen, wenn dieser Geist anfängt zu wirken. You see, that person is so blind to all the natural love. Diese Person ist so blind und ist so stumm. Because the spirit world is greater than the flesh and blood. Und auch so erkaltet, weil die geistliche Welt größer ist als die natürliche Welt. Praise the Lord. Halleluja. Suicide is not flesh and blood. Selbstmord ist nicht Fleisch und Blut, sondern geistlich. There is spirit behind suicide. Dein Geist hinter Selbstmord. And not flesh and blood. Love can stop it. Und keine Liebe aus Fleisch und Blut kann das aufhalten. It might be able to postpone it. Vielleicht kann die Liebe aus Fleisch und Blut diesen Selbstmord But it cannot uproot it. verzögern oder aufschieben, aber es kann es nicht entwurzeln. Because the root of suicide is not flesh and blood. Weil die Wurzel von Selbstmord nicht Fleisch und Blut ist, sondern Geist. The love of parents, flesh, is flesh. Von Eltern ist Fleisch. The love, you see, is just like the natural blood. Wie das natürliche Blut. Christ's blood is more superior. Das Blut von Jesus Christus. He's greater. Größer. So also the love of Christ. Genau, Christ's love. Die Liebe von Jesus Christus. Größer. The natural love can solve nothing. Die natürliche Liebe kann nichts lösen. The flesh and blood love cannot do the job of the spirit. Fleisch und Blut können das Werk des Geistes nicht erfüllen. Christ is spirit. Christus ist Geist. You know he said it in John 6:63. In Johannes 6:63. His word is spirit. Seine Worte sind Geist und Leben. He said, the word that I speak unto you, Worte, they are spirit, they are life. Sind Geist und Leben. And he is the word. Und er ist das Wort. And that's why once you are in his world, you are in the spirit world. In der geistlichen Welt. You are no longer in the natural world. Du bist nicht mehr in der natürlichen Welt. It is only Christ's spirit that can fight Satan's spirit. Nur der Geist von Christus kann den Geist des Satans that can fight the spirit world, the wickedness. The Bible calls it spiritual wickedness. Die Bibel nennt es geistliche Boshaftigkeit. Ephesians 6. You know John 4:24. Johannes 4:24. Jesus said God is spirit. Jesus sagt, Gott ist Geist. It means Christ is spirit. Christus ist Geist. Jesus is God. Jesus ist Gott. You see, God is spirit. Gott ist Geist. Christ is spirit. Christus ist Geist. And that's why I want to come in His name. Ist, wenn du in seinem Namen kommst. Everything I have to obey. Alles muss niederknien. In Christ's kingdom, God's children committing suicide. Im Königreich von Jesus Christus gibt es Kinder Gottes, die Selbstmord begehen. You know there is the natural suicide. Es gibt den natürlichen Selbstmord. You see where people commit suicide. Wenn Menschen nicht das Leben nehmen. And there is also the spiritual suicide. Es gibt auch den geistlichen Selbstmord. That is even more serious. Was sogar schlimmer ist. Than the natural suicide. Als der natürliche Selbstmord. In Christ's kingdom, God's children committing suicide without thinking about Jesus. Kinder Gottes begehen Selbstmord im Königreich Gottes, weil sie nicht mehr an Jesus Christus denken. You know, we talk about the natural, that they don't think about their parents' love. Wir haben eben über das natürliche or friends' love. Dass diese Menschen, die Selbstmord gefährden, or brothers and sisters' love. Liebe denken, die ihre Eltern für sie haben, Freunde oder Geschwister haben für sie. But the kingdom, the kingdom of God, people, God, children committed suicide without thinking of Christ's love for sie them. Sie denken nicht mehr an die Liebe, die Jesus Christus für sie hat. Praise the Lord. Halleluja. You know, we are fast to think about that of the world. Wir sind schnell daran, über die Welt nachzudenken. Why don't they think about the love of their people towards them? Für uns scheint es logisch zu sagen, wieso denkst du nicht über deine Mutter oder deine Oma nach, die immer für dich betet, die immer für dich da ist? Wieso denkst du nicht über deinen langjährigen Freund nach oder über diese Menschen in deinem Leben nach, bevor du diesen Schritt gehst und dich selbst umbringst? But for us, we got you. Do we even think about Christ's love for us before we commit suicide? Aber Kinder Gottes, denken wir überhaupt über die Liebe von Jesus Christus nach, bevor wir Selbstmord begehen? You know, even God children committing the natural suicide, they kill themselves. Auch Kinder Gottes, die sich natürlich das Leben nehmen. They kill themselves. They said that was a child of God. It was they called them Christian. You see, it was having relationship. Der Mensch war ein Kind Gottes und hatte eine Beziehung mit Jesus Christus. You know! We are God's children, seeing this happening. We think of them, we do not think of God's love for them. We think about the family love for them more than Christ's love for them. Who understand? Und wir sehen, wie sowas passiert, wie sich ein Kind Gottes zum Beispiel das Leben nimmt und wir. Der erste Gedanke ist, wieso denkt dieser Mensch nicht an seine Mutter, an seinen Vater, an seine Geschwister? Wir denken nicht, wieso denkt dieser Mensch nicht an die Liebe von Jesus Christus für diese Person? And we don't. Our goal should be Christ's love for them. Aber unser Ziel sollte es sein, die Liebe von Jesus Christus für sie. You see, what we see should be Christ's love for them. Was wir sehen sollten, ist die Liebe von Jesus Christus. Because it's Christ's love for them that can solve both suicide. Denn nur die Liebe von Jesus Christus kann den physischen und den geistlichen Selbstmord aufhalten. You see, both the natural suicide and the spiritual suicide. It's only the love of God that can, Gottes, the love of Christ. Die Liebe von Christus. That can stop both. Kann beides aufhalten. But we got children. Our heart is always on the natural love. Liegt immer auf der natürlichen Liebe. We don't even think about Christ's love for them. Wir denken nicht mal über die Liebe von Christus. Who understand? Für sie nach. Praise the Lord. Halleluja. Again, the natural love cannot deal with the spiritual world. Die natürliche Liebe kann mit der geistlichen Welt nicht mithalten. Christ's love is the only love that can stop both suicide. Die Liebe von Christus ist die einzige Liebe, die Selbstmord aufhalten kann. God kind of love. Gottes Liebe. Praise the Lord. Halleluja. Christ's love is the only love that can stop suicide. Die Liebe von Christus ist die einzige Liebe, die Selbstmord aufhalten kann. Christ love you and not mother love you and not father love you or brothers and sisters. Christus liebt dich und nicht Geschwister lieben dich oder deine Eltern lieben dich oder Freunde. Christ love you is what you his It's what can bring them out of that bondage of Satan. Dass Christus sich liebt, das ist das, was diese Menschen aus dieser Gefangenschaft des Teufels rausnimmt. They might not it Vielleicht werden sie nicht verstehen, dass Gott sie liebt. But the Spirit of God Aber der Geist Gottes can only work with God love you, with Christ love you. Kann nur mit dieser Wahrheit, dass Jesus Christus sie liebt, arbeiten. You cannot work with mother love you, father love you. Who understand? Der Geist Gottes wird nicht deine Eltern lieben dich arbeiten können. You know the Holy Spirit cannot work with father love you, mother love you, friends love you. Wird nicht damit arbeiten können, dass they are flesh. deine Familie, deine Freunde dich lieben, das ist denn das ist Fleisch. Damit kann der Heilige Geist nicht überführen. And that is why they understand it or not. Sie, wenn sie es verstehen oder tell them God love you. The Holy Spirit will not help them to understand it. Und der Heilige Geist wird because ihnen helfen, das zu verstehen. With Christ love you. Denn er wirkt mit Christus liebt dich. Damit kann er arbeiten. Er kann nur mit der Wahrheit, weil er der Geist der Wahrheit ist, arbeiten. Who understand? Praise the Lord. Halleluja. As you continue speaking, Christ love you to them. Wenn immer Christus liebt dich, zu ihnen sprichst. And the Holy Spirit through this love of Christ that you have been speaking to them. Der Heilige Geist diese Wahrheit nimmt. We deliver them from the spirit of suicide. Wird er sie von der vom Geist des Selbstmordes erlösen können? Praise the Lord. Halleluja. And that is why if they can understand it or not, verstehen können, it doesn't matter. Ist egal. All you do is just keep the truth. Ist die Wahrheit zu because the spirit of truth, denn der Geist will take the truth, wird die the whole truth, die ganze Wahrheit, and just it to deliver them from that spirit of Satan. Von dem Geist des Satans. Parents love you cannot, the Holy Spirit cannot work with that. Wenn das Eltern nicht lieben, das der Heilige Geist wird damit nichts anfangen können. Christ loves you. You are giving the Holy Spirit chance to walk in their life. Aber du sagst, Christus liebt dich. Du gibst dem Heiligen Geist sozusagen eine Tür, eine Gelegenheit, da zu wirken. You see, once you are telling the crowd, Christ loves you. Christ loves you. You are giving, you are opening the door for the Holy Spirit to take control of them. Den Heiligen Geist die Tür, damit er Kontrolle übernimmt. Parents love you cannot take control of them. Das Eltern nicht lieben, das wird nicht. Nichts bewirken. The Holy Spirit cannot use it. Der Heilige Geist kann das nicht benutzen. Because the flesh, it is of the flesh. Was vom Fleisch ist. It is the love of Christ. Das ist die Liebe von Christus. That is our victory. Das ist unser Sieg. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Well, we are in Mark 3:24-26. That talks about a person divided cannot stand. Eine Person, die gespalten ist, kann nicht standhaft bleiben. A person divided cannot stand. Eine Person, die gespalten ist, kann nicht standhaft bleiben. Once we separate ourselves from Jesus, wenn wir uns von Jesus trennen, do you know that? Standhaft bleiben. A person divided cannot stand. Eine Person, die gespalten ist, kann nicht standhaft bleiben. Once you divide yourself from Jesus, wenn du dich von Jesus trennen, you cannot stand. Wirst du nicht standhaft bleiben. That's the meaning. A person, you know, when we talk, when we read that place we read, you see, that a kingdom divided cannot stand. Ein Königreich, was gespalten ist. A whole divided cannot stand. We don't even know that a person divided cannot stand. Wir merken nicht, dass eine Person, die gespalten ist, auch nicht standhaft bleiben kann. Who understand? Praise the Lord. Halleluja. John 15. Johannes 15. A person divided cannot stand. Eine Person, die gespalten ist, kann nicht standhaft bleiben. If you separate yourself from Jesus, you cannot stand. Kannst du nicht standhaft bleiben. Except you keep on seeing you and Jesus as one. Sei denn, du siehst ja nicht dich und Jesus als eins. Praise the Lord. Hallelujah. Is somebody understanding the message? Amen. Amen. John 15. Johannes 15. Here Jesus is saying we are to be one with him. Jesus sagt, wir sollen eins sein mit ihm. Be one with in him. Be one with him. Sei eins mit ihm. He said, if you separate yourself from him, wenn du dich von ihm trennst, it's Jesus that did it and not me. Wenn du sagst, Jesus hat es gemacht, also Jesus ist der Gute und nicht ich. It's Jesus that can heal and not me. Jesus kann heilen, aber nicht ich. Then who are you? Und wer bist du? I am the true vine. Verse 1. And my father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Praise the Lord. Hallelujah. The gardener and the garden. The Gärtner und der Garten. You know, he said, my father is the Gärtner. Mein Vater ist der Gärtner. But I am the tree. Aber ich bin dieser Weinstock. I am the tree, but my father is the Gärtner. Ich bin dieser Baum und mein Vater ist der Gärtner. He said, every tree that does not bear fruit. Jeder Baum, der keine Frucht bringt. He taketh away. Wird. Because he taketh of the tree. Weil der Gärtner auch auf die Bäume aufpasst. And that is why it is Christ. Erst wenn es Christus ist. It is God cannot take care of you. Kann Gott auf dich aufpassen? Who understands this? Can you get it? You know, people go under the umbrella of Moses. Leute stellen sich under the law. Stellen sich ins Gesetz. If it is not Christ, wenn es nicht Christus ist, God cannot take care of you. Kann Gott nicht auf dich aufpassen. Das sagt er hier. He said, I am, look at it again, I am the true vine. Ich bin der wahre Weinstock. John 15. And my father is the husbandman. I am the tree, my father is the gardener. Der Baum und mein Vater ist der Weingärtner. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. You know, the gardener, take care of the tree. Der Gärtner passt auf den Baum auf. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, and it that it may bring forth more fruit. He take care. God can only take care of something under Christ. Gott kann nur auf etwas achten, was unter Christus ist. His only things under Christ, that is security. Die sind gesichert. And that's why church, if a church is not under Christ, wenn eine Gemeinde nicht unter Christus ist, Bombe go there. Wird eine Bombe, there's not a wird eine Bombe hochgehen können. Praise the Lord. Halleluja. You see what, if something is not under Christ, if it is under Christ, there is security. Es ist nicht geschützt, aber wenn es in unter Christus ist, ist es geschützt. That's what Jesus is saying here. Das sagt Jesus. Every branch in me that beareth no fruit. Jede Rebe, die keine Frucht bringt. You know the time we used to go up and down. Die Zeit, die wir nutzen, um hoch und runter zu gehen. Today we are off, and tomorrow we are not. Heute sind wir hier und morgen sind wir da. You better be careful, so pass that something will not meet you where you are outside. Damit dich nicht etwas trifft, wenn du gerade draußen bist. He said he take it away. Und er nimmt es hinweg. Verse 3. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. Jesus is saying, he's talking about you and me, that we are to abide in him, and he in you. Bleib und er in uns. That you are one. Dass wir eins sind. You know, we can see husband and wife, even some of us see husband and wife as one, but we don't see you, we and Jesus as one. Einige sehen Ehepartner als eins, aber wir sehen Jesus und uns nicht als eins. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you except to abide in me. You know, separating yourself from Christ. Sich von Christus zu trennen. Suicide. Selbstmord. Suicide. Selbstmord. You know, a lot separate themselves from God's children. Viele trennen sich von Kindern Gottes, und das ist auch Selbstmord. They separate themselves from today, they are one with a child of God. Tomorrow there is division. Morgen ist das Spalten. Yeah, tomorrow there is fight again. Before you know it, they are one again. But before you know it, there is fight again. He said, abide in me. Bleibt in mir. And I in you. Ich in euch. As the branch can bear cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can you, except you abide in me. You know, separate distancing yourself from Jesus. Sich von Jesus zu trennen. You cannot stand. Du kannst nicht standhaft bleiben. That's what he's saying. Praise the Lord. Halleluja. Let me go further a little bit. I am the true vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth much forth fruit. For without me, you can do nothing. Until you see Jesus and you as one, you can do nothing. Also nur Jesus und dich als eins ist, kannst du nichts tun. Stop separating yourself from Christ. Von Christus. It's so deadly. Das ist tödlich. Satan rejoices when you separate. Der Teufel freut sich, wenn du yourself will, because you cannot stand. He knows you cannot stand. Er weiß, dass du nicht standhaft. He knows you are alone. Er weiß, dass du alleine, dass du dich als alleine siehst. If a man abide not in me, he is, you see, if you separate yourself from Jesus, du trennst von Jesus, if you separate yourself from Christ, von Christus he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire and they are burned. Who understand it? Separating yourself from Christ von Christus is evil. Ist bösartig. You and Christ, you are one. Du und Christus, ihr seid eins. You and God's children be one. Du und ihr Kinder Gottes, ihr seid eins. Stop separating yourself from them. Auf, euch zu trennen. But stop saying yourself you don't belong to God's children. Hör auf zu sagen oder zu denken, dass du nicht zu den Kindern Gottes gehörst. You are one family. You belong. You are one. The same Christ, the same Lord, the same Christus, God. Der gleiche Herr, der understand? Praise the Lord. Hallelujah. It is not be one in evil or with evil people. Sei nicht eins im Bösen oder mit Bösen. You see, it's with God's children. With God's children. You know God's children. Du kennst die Kinder Gottes. For if a man abided not in me, if you separate yourself from Jesus, you cannot stand. Verse 6. Abato, can you help us to read verse 6? 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Regenwurm verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. If you separate yourself from Jesus, ihr euch von Jesus trennt, werdet ihr verbrannt. If you abide in me, verse 7, and my words abide in you, you shall ask whatever you will, and it shall be done unto you. The word that he said, this word that he says shall abide in you. Das Wort, was in euch bleiben soll. Look at verse 17. 17. These things I command you, that you love one another. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Verse 12. Look at verse 12. Verse 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Do you see it there? Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. How can you say you love God when you cannot even love you? You cannot stand your brothers and sisters today is good, tomorrow is not good. Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst? Is that your relationship with Christ? Deine Kinder Gott, wenn du die Kinder Gottes noch nicht mehr ausstehen kannst, ist deine Beziehung zu Gott genau. Is that the Christ in you? Ist das der Christus in dir? That you say you are one. Von, zu dem du gehörst. Is he going up and down in your life? Ist er auch ein Hoch und Tief in deinem Leben? He said he will be with you forever. Er wird für immer bei uns sein. Let it be forever with God's Jesus. Immer mit Kindern Gottes. That nothing will provoke you. Nichts wird dich provozieren. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7 again. If you abide in me and my word, the command, you see what he said, that love one another. If you allow it to abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. Your victory glorify God. Euer Sieg verherrlicht. That is why, you know, you are not able to bother. Du darfst dir keine Sorgen machen. All you need is just allow your focus to be Christ. Was einfach zu ist, dein Fokus Jesus Christus ist. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciple. As the Father have loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Continue. Macht weiter. Continue. Macht weiter. Not for some time. Nicht nur für einige Zeit. Continue with the love for one another. Macht weiter in meiner Liebe füreinander. You see? Continue loving one another. Liebt einander. Continue loving one another in Christ's love. Liebt einander in Christus. If you keep my commandment, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. Praise the Lord. Hallelujah. Once we separate ourselves from Jesus, wenn wir uns von Jesus trennen, we cannot stand. Können wir nicht standhaft bleiben. Once we take our focus away from Christ, wenn wir unseren Fokus wegnehmen von we cannot stand. Wenn wir nicht standhaft bleiben können. Two ways of separation. Zwei Wege der Trennung. You see, one. Let us go to Matthew 14. Matthäus 14. Matthew 14. So quickly see one of the separation. Matthew 14. Matthew 14:28-31. Matthäus 14. Because the time has come. And Peter. Matthew 14:28-31. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus, because his focus was on Jesus. Sein Fokus auf Jesus lag. He could walk on water because his focus was on Jesus. Gehen, weil sein Fokus auf Jesus. Who understand that? Praise the Lord. There is nothing impossible if your focus is in Jesus. Nichts, was unmöglich ist, wenn dein Fokus auf Jesus ist. He could walk on water, what no man can do. Das ist ein, kein Mensch tun kann. But when he saw, when he took away his focus from Christ, when he separated himself from Christ, als er seinen Fokus von Christus wegnahm, he separated himself from Christ. Hat sich getrennt. You know, when he was Christ, he could walk on water. Als er Christus once he was separate, konnte er gehen, aber als er sich he could no longer. Konnte er nicht mehr weiter. But when he saw the wind, his focus was now on the wind. Sein Fokus war jetzt auf dem Wind. Boisterous. He was afraid and began to sink. Er fing an zu sinken. Praise the Lord. Halleluja. Peter began to sink. Petrus fing an zu sinken. Because of separation. In der Trennung. From Christ. Trennung von Christus. Be Christ. Sei Christus. How to be Christ? Wie Christus sein. Is allow your focus to be Christ. Zulassen, dass unser Fokus you see how to be Christ? Wie sind wir Christus? Be Christ. Sei Christus. You see how to be Christ? Wie wir Christus sein. Is allow your focus to be Christ. Zulassen, dass unser Fokus is when your focus is on Christ, then you are Christ. Liegt, dann bist du Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then verse 30. No, verse 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and began to sing. He cried, saying, Lord, save me. You know, he began to sing. You know, the beginning of suicide. Der Anfang von Selbstmord. You know, it's not just a day. It's gradually. It starts gradually. Ein Prozess. Schritt für Schritt. The beginning of suicide. Der Anfang von Selbstmord. It's gradually. Es ist Schritt für Schritt. That spirit will come a little bit. Der Geist kommt, it's coming kommt, a little bit. Dann kommt er wieder. You better allow your focus to be Christ alone. Lass zu, dass dein Fokus Jesus Christus allein ist. Praise the Lord. Hallelujah. I began to sing. He said he began. You know, he did not sing, but he started to sing. The beginning of suicide. Er ist nicht einfach gesunken, er fing an zu sinken. Der Anfang von. You know, some they go and come back. Leute gehen und kommen. You see, they begin to sink. They call on Jesus. Jesus take them. Later they begin to sink again. You see, how long will you begin to sink? You continue to sink. Wie oft willst du wieder anfangen zu sinken? Wie oft? How long will you continue, you see? Today you are not you are Christ, tomorrow you are not there. Christus und morgen wieder nicht. How long will you go up and down? Wie lange willst du hoch und tief? He said he began to sink. Er fing an zu sinken. And Christ saying, Lord, save me. Er sprach, Herr, rette mich. I thank God he was still able to remember Jesus. Ich bin dankbar, dass er sich an Jesus überhaupt erinnern konnte. I said, oh, Mama, save me, oh. Be Christ. I know how to be Christ. Weißt du, wie du Christus bist? To be Christ is when your focus is totally on Him. Wenn dein Fokus vollkommen auf Christus. When you refuse to allow things to separate you from Him. Wenn du nicht zulässt, wenn du verhinderst, dass Dinge dich von ihm trennen. You see flesh, das Fleisch, especially. Besonders das Fleisch. Somebody provoking you. Jemand dich provoziert. Somebody offending you. Jemand dich. Somebody has come again to offend you. Du musst wiederkommen, um dich traurig zu machen, dich zu ärgern. And immediately Jesus stretched forth his hand. He's a merciful God. Aber Jesus, er ist ein gnädiger Gott. You see, though he took his focus away from him, but he's still there. Aber Petrus sein Fokus weg von Jesus genommen hat, ist Jesus immer noch da. He's still there, he was still there for him. Er ist noch da für ihn. And immediately Jesus stretched forth his hand Jesus and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore did thou doubt? Warum hast du gezweifelt? Why did you take your focus away from me? Hast du deinen Fokus von mir weggenommen? Why did you separate yourself from me? Du hast dich von mir getrennt. Why did you see you not doing it and see me doing it? I am not alone, you are not alone. Wieso hast du selbst gesehen, nicht mich, sondern wir sind. Stop separating yourself from me. Hör auf, dich von mir zu trennen. Why did you take your focus away from me? Wieso hast du deinen Fokus von mir weggenommen? Why did you separate yourself from me? Wieso hast du dich von mir getrennt? What I can do, you are the one doing it. Das, was ich tue, what you not do, I am the one doing it. Das, was du jetzt tust, ich bin der, der es tut. Praise the Lord. Hallelujah. Number two, you know, let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Acts 3:1. Acts 3. Let us go to Acts 3. Apostelgeschichte 3:1. From 1. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate. You know, this man could not walk, they carried him there. Dieser Mann konnte nicht gehen und deswegen wurde er reingetragen. At the gate of the temple, which is called Beautiful. To ask alms of them that enter into the temple. This man was not there to be healed. He was there to ask to beg for money and not to be healed. War nicht jeden Tag dort, damit er geheilt wird. There are a lot of things to learn here. Sondern damit er nach Geld retten kann. You see, he was not there to be healed. Er war nicht dort, um Geld zu betteln. Um Geld zu betteln. Which is more greater, to be healed or to beg for money? Heilung oder um Geld betteln? Praise the Lord. Halleluja. He was not there to be saved. Er war nicht da, um gerettet zu werden. To beg for money. Aber you know, we can do. Some of us can do everything to get money. Einige von uns können alles tun, um Geld zu bekommen. Once we come to Christ, aber wenn es um Christus geht, dann können wir nicht alles machen. To trust him. Ihm zu vertrauen. To believe him. Um an ihn zu glauben. Who seen Peter and John about to go into the temple? Acts and arms. Amen. Amen. Verse 4. And Peter, fastening his eyes upon him, with John, said, look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Abato, can you help us to read 6 to 8? Er sprach Petrus selber und Gott habe nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christi. Des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurde sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel. Ging umher und sprang und lobte Gott. Praise the Lord. Amen. Jenny, help us to read from 9 to 12. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit gewirkt, dass dieser umhergeht? Amen. Amen. Peter and John, they were in the temple at the beautiful gate, you see. Peter and John are the same place with others. Petrus und Johannes waren am gleichen Ort mit anderen. You know, this man that was asking for alms. Dieser Mann, der um Almosen gebeten hat. He was asking something from the flesh. Er hat aus dem Fleisch etwas something of the flesh. Hat etwas nach. And others, they were all giving him according to the flesh. Und die anderen Leute, die haben ihnen das gegeben, was er wollte im Fleisch. You know, Peter and John, they were at the same place with other people. Petrus und Johannes waren am gleichen Ort mit anderen Leuten. You know, Peter and John, they were not of the flesh, they were of the spirit. Petrus und Johannes waren nicht vom Fleisch, sondern vom Geist. Though others were of the flesh. Auch wenn andere vom Fleisch waren. And that's why it's not where you are, it's who you are. Deswegen ist es wichtig, nicht wo du bist, sondern wer du bist. And also maturity, your maturity matters a lot. Deine Reife ist sehr wichtig. Because there are places we go to. Es gibt Orte, an die wir gehen, that can pollute us. Die uns verunreinigen können. He said, don't be deceived. Evil communication corrupt good manners. Lasst euch nicht beirren. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Places you go to, we Orte, an die du gehst, werden dich verunreinigen, werden dich beeinflussen. Don't be deceived. We might go there. Praise the Lord. Halleluja. Peter and John are the place with them, the same place with them. Petrus und Johannes, da wo die anderen Leute. It is not where you are, but who you are. Es kommt nicht darauf an, wo du bist, sondern wer du bist. I'm recognizing who you are. Und dir bewusst zu sein, wer du bist. You see, being aware of who you are. Dir bewusst bist, wer du bist. If you are mature, then wenn du reif genug bist in Christus. You know, when Jesus himself went to party, you know, Jesus went to party at Cana. Jesus ist zu einer Hochzeit gegangen, Kanaan. You know, he turned water into wine. Er hat Wasser in Wein umgewandelt. He was mature to do that. Er war reif. That's why he was able, when he got there, he changed the situation. Er war auch in der Lage, die Situation. He did not join them, they joined him. Er hat sich nicht beeinflussen lassen und er hat sie beeinflusst. And that is why, you know, Peter and John, you see, they did not join them to give this man what others give, what others were giving to the man. They gave them something that they have. Die sind nicht eingestiegen und haben dem Mann genau das Gleiche gegeben, was die anderen Passanten ihm gegeben haben, sondern sie haben ihm das gegeben, was sie haben. And I thank God for Peter and John. Deswegen danke ich Gott für who refused to separate themselves from Jesus. Die geweigert haben, sich von Christus zu trennen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 6. Then Peter said, silver and gold have I not. But such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Praise the Lord. Hallelujah. Such as I have. Das, was ich habe. He refused to separate himself from Jesus. Weigert, sich von Christus zu trennen. I have him. Ich habe ihn. Praise the Lord. Hallelujah. For me not to have him is over. I have him. Ich habe ihn jetzt. Ich habe mich entschieden. Christ and myself, we are one. I'm not two. Wir sind eins, nicht mehr zwei. I thank God for these people. I love them. These are my family. These are the people that I'm so proud to be my family. I think they are my family. Some those that will not separate themselves from Christ. It's not Jesus can do it, I cannot do it. You always pity yourself. You see yourself as so unhappy. You better be born again. Dann werd wiedergeboren. Stop separating yourself from Christ. Du hast dich von Christus zu trennen. Vers 3 of Acts of Apostles. Look at it. He said, whom see Peter and John about to go into the temple, asked an arm. The man asked them for what he wanted. Der Mann hat sie um das gebeten, was er wollte, um Almosen. Not for healing, nicht um Heilung, but for money. Sondern Geld. He wanted money. Er wollte Geld. But Peter and John refused to give him what he wanted. Who understands? Was er wollte. You know, you don't give them what they want. Gib ihnen nicht das, was sie give wollen. Them what you have. Gib ihnen who das, was du hast. Praise the Lord. Hallelujah. Give them what you have and gib stop giving them what they want. Und hör auf ihn, dass sie das They don't know the writing to need. Sie wissen nicht, was sie wollen. You know the what you know the good, the first good man saw was the fruit that Jesus that God said don't eat. What they call it, what do you call him? Eve called it good. Eva hat diese Frucht gut genannt. You call it good. The first good. Das erste gut. You called the first good. That is evil, we call it good. Das, was bösartig ist, gut genannt. What God sees as evil, Gott als gut, man sees it as good. Gott als bösartig nennt sie gut. Just like this man asking for money. Genauso wie der Mann, der nach Geld. You know what he sees as good. Was er als gut sieht. But that thank God for Peter and John. Aber ich danke Gott für Peter. That we not submit to others. Die sich anderen nicht beugen. They will not separate themselves from Jesus. Sich nicht von Jesus. Praise the Lord. Halleluja. If you were there, what will you give? Will you give the same thing, the money? Hast du das gleiche gegeben, hast du auch Geld gegeben? Will you give what you have, or will we give what they have? Gibst du das, was er will oder gibst du das, was du hast? Will you give what you have to this man? Was du hast? Oh, you give them what they have also. Because that money, it's not that you don't have money. You can give money. You have the right to choose to give money or to give Christ. Du hast, denn du hast auch Geld, aber du kannst entscheiden, ob du Geld gibst oder ob du Jesus gibst. Praise the Lord. Oh, you know, the Muslim today, they give arm a lot. Sie geben sehr viele Almosen. You see, they give money to beggars. Sie geben Geld Peter and John, they are not like that. They give what is more than money. Sie geben etwas, was mehr ist. Praise the Lord. Halleluja. Ah! What are you going to give? What you have or what the world, what this world have? Was wirst du geben, was du hast oder was diese Welt hat? You know what this world have? Was diese Welt hat? They might have money. Ich habe sie Geld. They don't have Christ. Aber sie haben nicht Christus. What are you going to give? Was wirst du geben? Is it what they believe is good? Das ist das, was sie glauben, was gut ist. The good thing they want. Die guten Dinge, die sie wollen. Or the word of Christ. Oder das Wort von Christus. What you believe is good. Was du glaubst, was gut ist. From verse 3, look at it. He said, he was expecting something from them. Etwas erwartet von look at it again. Who see Peter and John about to go into the temple, axe and arm? And Peter fastened his eyes upon him with John and said, look on us. Look, don't look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. He was not expecting healing, but er hat nicht Heilung erwartet, sondern Geld. Praise the Lord. Halleluja. All because somebody refused to separate himself from God. Und das alles, was jemand gewagt hat, hat sich von Christus zu trennen. What do you give them? Was gibst du ihnen? When you go to people or people coming to you. Zu Leuten gehst, wo Leute zu dir kommen. Is it what the world give them? The same thing you give them. Or you give them something that you have. Oder gibst du ihnen etwas, was du hast? Look at from verse 7. Vers 7. And he took him. Verse 6. Then Peter said, silver and gold have I none. But such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He did not, you see, Peter did not pray in his own name, but Petrus in Christ's name. In seinem eigenen Namen, verse 7, Namen von Christus. Verse 7. And he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankles, bones received strength. After prayer, you act on it. Nach dem Gebet handelst du dann. He did not just leave him there. Er hat ihn nicht einfach da liegen gelassen, sondern hat danach gehandelt. And he lifted, and he lifting up, stood and walked, and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. All because somebody refused to separate himself from Jesus. Jemand sich geweigert hat, sich von Jesus zu trennen. Silver and gold have I not. Silver and gold the such as I have. Was ich habe. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, and all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was he which sat for arms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. All because somebody refused to separate himself from Jesus. Weil jemand sich geweigert hat, sich von Christus zu trennen. And as the lame man, which was healed, helped Peter and John, all the people ran together unto them in the porch. That is called Solomon's greatly wondering. And verse 12, and when Peter saw it, He answered unto the people, you men of Israel, why marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we have made this man to walk? Praise the Lord. Hallelujah. You know, he said, look at verse 8. Look at verse 8. Here they were praising God and they were not praising Peter and John. You know that. Who understands? Well, look at it. And he leaping up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. You see, here this man was praising God. He's a man that God gelobt. He was not praising Peter and John. Petrus und Johannes gelobt. Though it was Peter and John that, you know, God walked through. Auch wenn Gott durch Petrus und Johannes, you know, if you submit yourself to Jesus, Jesus, they will praise Jesus, Jesus and not you. Und nicht dich. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are asking, you don't need to even tell them that praise Jesus. Peter did not say praise Jesus. Jesus hat nicht mal gesagt, they started praising God. Jesus, sondern sie haben angefangen, Jesus zu preisen. If Peter had given them what the world have, they could have praised Peter. You know that. Das gegeben hätte, was die Welt gegeben hat, dann hätten man Petrus vielleicht gefeiert. But he gave them what he had. Aber er hat das gegeben, was er hat. What he had. He did not give them what the world have. Er hat nicht das gegeben, was die Welt hat. If he had given them what the world have, they could have praised Peter. They could have sent the praise of Peter. Petrus und Johannes gefeiert. They know, you know, they knew that Peter and John, they are not clever enough to heal the sick. Sie wussten, dass Petrus und Johannes nicht schlau genug sind, um die. But they are clever enough to give money. Aber sie sind schlau genug, um Geld zu geben. Praise the Lord. Hallelujah. If you allow Jesus to walk through you, Jesus, the world will praise Jesus. Dann wird die Welt Jesus loben. If you refuse to separate yourself from Jesus, Jesus will surely walk through you. Wird Jesus durch dich wirken. Stop separating yourself from him. Von ihm zu trennen. Amen. Verse 12. Look at it. Here Jesus, Peter is saying it is not the natural, but the spirit. Peter sagt, es ist nicht das Natürliche, sondern das. That's what Peter is saying in verse 12. Read it. Let us read it together. 12. Where I want to go. And when Peter saw it, he answered unto the people, you men of Israel, why marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us, as though our power, for holiness, we have made this man walk. You see, here Peter is saying it is not the natural. It is not flesh and blood, but it is the spirit. Nicht flesh, Blut, sondern praise the Lord. Hallelujah. Not flesh and blood. Nicht Fleisch und Blut. But the spirit. Aber der Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today, no religion, it is Jesus and not me. Das ist Religion, die sagt, es ist Jesus und nicht ich. Be what your father wants you to be. Sei das, was dein Vater will. John 10, verse 30. Johannes 10, Vers 30. John 10. Quickly go to John 10, please. John 10. Johannes 10, Vers 30. I and my father are one. It's as simple as ABC. Ich und mein Vater sind eins. I and my father. Ich und der Vater. Jesus never separated himself from God. Jesus hat sich von Gott nicht getrennt. He said we are one. Wir sind eins. So also, he does he want us to separate himself, genau, ourselves from him. Auch nicht von ihm trennen. Praise the Lord. Halleluja. 1 Corinthians 6:17. 1 Korinther 6:17. Are we there, please? But he that is joined unto the Lord is one spirit. Ah! 1 Corinthians 6:17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. If you are joined with the Lord, you have one spirit. Mit dem Herrn verbunden ist, habt ihr einen Geist. Not two spirits. Nicht zwei. You don't have two spirits, but one spirit. Sondern einen. The spirit of Christ is the spirit you have now. Der Geist, den du hast. Praise the Lord. Halleluja. You are to believe it, please. You are not to stop separating yourself. He that is joined unto the Lord is one spirit. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Again, we know a lot about the suicide in the natural world. Wir wissen viel über Selbstmord in der natürlichen Welt. But do we know about the suicide in the spiritual world? Wir wissen auch, was Selbstmord in der geistlichen Welt bedeutet. To prevent or to stop that of the natural world is acting on that of the spiritual world. Das natürliche, den natürlichen Selbstmord aufzuhalten, können wir nur, wenn wir das tun, was den geistlichen Selbstmord aufhält. You see, you have to know of the spiritual world to be able to solve that of the natural world. Du musst das Geistliche kennen, um das Physische zu lösen. Praise the Lord. Halleluja. Go back to Matthew 14. Let us quickly round up. Matthäus 15. Quickly round up and close. Praise the Lord. Matthew 14. Matthäus 14. Let's go back there. Matthew 14. Matthew 14. You know, what we call little, sometimes it's not little. Das ist wie klein, dann ist manchmal nicht klein. You know, a little separation from God. Ein bisschen Trennung von a little sin, a little separation from Christ. Ein bisschen Trennung it's just a little thing. Nur ein bisschen. So many times, you think a little thing is too much. Das ist das Kleine zu viel. You know, a little shit in your food, can you eat it? Ein bisschen Mist in deinem Essen, kannst du es auch essen? People don't like that. A little shit, nobody will eat it. I just say little, I just drop, just 1 kilo of seed, of shit. verse 31 of Matthew 14. Matthew 14. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore art thou doubt? A little doubt. Ein bisschen actually, it is a little doubt. Eigentlich ist es nur ein bisschen Zweifel. You see, a little doubt. Ein bisschen Zweifel. A little separation from Christ. Ein bisschen Trennung von Christus. A little anger. Ein bisschen against people, against friends. Gegen Freunde. You see, a little doubt. Ein bisschen Zweifel. A little separation. Ein bisschen Trennung. It's not as little as you think. Es ist nicht so klein, wie du denkst. It is deadly. Ist tödlich. It is suicide. Es ist Selbstmord. Praise the Lord. Halleluja. Hebrews 10:25. Hebräer 10:25. not forsaken the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhort you one another, and so much the more as you see the day approaching. The coming of Christ is approaching, please. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu pflegen, wie einige es zu pflegen tun, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Das Ende naht. Not forsaken the assembly of ourselves together. Dass wir unsere Treffen nicht versäumen. You know, sometimes we forsake it. Manchmal versäumen wir unsere Treffen. Wieso? Why do we forsake our meeting together? Wieso versäumen wir unsere Treffen? You know, some people when they have baby, they cannot even come to church. Wenn sie ein Kind haben, dann können sie nicht mehr zur Gemeinde kommen. They say the baby is taking their time. Das Baby nimmt sehr viel Zeit. The blessing of the Lord should be the blessing of the Lord. Aber der Segen des Herrn sollte der Segen des Herrn sein. It should take you more further to Christ. Sollte dich näher an Christ bringen. You know, people can rent. They can't. They take nanny because of job. Es gibt Leute, die sich ein Kindermädchen holen wegen einer Arbeit. They cannot take nanny because of the house of God. Können sie aber keine Kindermädchen holen wegen der Gemeinde. And say, take care of the baby. Dann pass bitte auf das Baby. When I come, I will preach the word to you. Wenn ich wiederkomme, predige ich zu dir. Praise the Lord. Halleluja. Even when the baby will be so, you know, something. For example, the baby. Blah, blah, blah. There are excuses. Maybe the baby will disturb. The baby will do it. The baby should not disturb. Yeah, oder Entschuldigung, das Baby wird stören oder wird schreien oder wird weinen. It will do this, it will do that. That should not be an excuse of your saying. It's not to come to. You are not to bring the baby to church. A day's old baby can come to the house of God. Ein Tag altes Baby kann zur Gemeinde kommen. You can, because you can deliver a mother can deliver in the church. Weil eine Frau kann auch ihr Kind auf einmal in der Gemeinde bekommen. You see, can be delivered in the church. Wer in der Gemeinde gerade bekommen? You see, you love to bring babies to church. You see, people see it as a big deal. Leute sehen es als eine große Sache, umständliche Sache. Not forsaken the assembly of yourself together. Wir sollen unsere Treffen, as the manner of some is, die anderes immer wieder tun. Praise the Lord. Hallelujah. Until Satan can separate you from God's children, he cannot still kill or destroy you. Der Teufel kann erst von dir stehlen, töten und zerstören, wenn du anfängst, die Kinder Gottes zu meiden. You know, jobs separate people from God. Aber ein Arbeitsplatz trennt Leute von Gott. I have just got a good job. Ich wurde gerade befördert. A new job. Just married. You see, marriage. You see, there are a lot of things. That it's not only baby. There are a lot of things. That can take people away from the assembly of believers. Von der Gemeinschaft der Gläubigen. Or provocation. Somebody provoked somebody. Jemand hat den anderen verärgert. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I think we can stop here. Then we continue next week. Suicide in Christ's kingdom is not when you kill yourself. Selbstmord im Königreich von Christ ist nicht nur, wenn du dich selbst tötest, sondern wenn du ein natürliches Leben von dir nimmst. It is not about what this world called death. Es geht nicht um das, was diese Welt tut. You know what the world called death and what the world called suicide. Das, was die Welt Selbstmord nennt und das, was die Welt Tod nennt. What they call death. Was sie Tod nennen. You see, you know, when God told Adam, say, if you eat the fruit, you will surely die. Gott hat zu Adam gesagt, wenn du von dieser Frucht nimmst, wirst du sterben. But Adam lived 900 something years. Aber Adam ist 900, more than 900 mehr als 900 Jahre alt geworden. But before God was dead. Aber für Gott war er tot. So also suicide. Genauso wie Selbstmord. The suicide God calls suicide. Der Selbstmord, von dem Gott spricht. Is when God's children they separate themselves from Christ. Ist, wenn Kinder Gottes sich von Christus trennen. See, when you continue ignoring and rejecting Christ. Wenn du weiterhin Jesus Christus and separating Jesus, that is you pity yourself. Du mitleidest dich selbst. You see, yesterday I wish I'm just Jesus. Ich wünschte, ich wäre Jesus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We have to see things how God sees it. Aber wir sollen Dinge so sehen, wie Jesus sie sieht, wie Gott sie sieht. You see, a man divided against himself. Ein Mensch, der gespalten ist. You see, separating yourself from Jesus. Sich von Jesus trennen. You can't understand. Dann wirst du nicht standhaft bleiben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So, if there is any question or any other